Transparenz für die Ohren. So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Sitzung des Team Polgef am 25.04.2017. Es ist 20 Uhr, wir fangen an. Protokoll würde ich sagen, macht Alex. Moderation mache ich, Aufzeichnung mache ich auch, die läuft schon. Hat irgendjemand was Organisatorisches? Das hört sich nicht so an. Dann wären wir als nächstes bei den laufenden Projekten hier, die bundesweiten Themenwochen. Ist jemand da, der was dazu sagen möchte? Michael vielleicht? Ja, gerne. Also ich habe jetzt bezüglich des Flyers, der Logfile ist ja fertig, noch keine Info von der AG Piratenzeitung. Ich würde gerne mit denen mich auch direkt mal unterhalten. Eigentlich sollten sie heute ab 20 Uhr auch im Mumble sein. Allerdings habe ich sie die letzten Male auch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wann sich die AG Piratenzeitung trifft, weil die könnten im Prinzip aus dem Logfile dann nochmal einen Flyer erstellen. Sonst muss ich es halt per E-Mail nochmal probieren. Okay, also wenn jemand das weiß, bitte Hinweis und Nachricht an Michael. Habt ihr dazu Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir beim Wahlkampf NRW. Den Marsch sehe ich jetzt nicht. Möchte hier jemand anders was beitragen? Dann gehen wir mal davon aus, dass die Dinge tun. Und dann sind wir beim Wahlkampf Schleswig-Holstein. Da sehe ich jetzt gerade auch niemanden. Falls jemand da ist, bitte melden. Tun Dinge. Und dann wären wir auch schon beim Bundestagswahlkampf. Da steht was drin. Wer möchte denn? Marie? Na okay, dann lese ich es vor. Am Wochenende war Kandidatentreffen in Chemnitz. Da wurden sehr viele Weichen gestellt, was den Wahlkampf betrifft. Die meisten Entscheidungen fielen einstimmig von den Kandidaten, die vor Ort waren. Und es wird eine Wahlkampfkampagne geben mit sehr großem Blickwinkel von außen. Ja, Inavigo ist da. Dann könnt ihr dazu Fragen stellen, falls ihr welche habt. Erstmal muss ich gucken, ob es funktioniert, mein Mumble. Ich bin ganz woanders heute. Es funktioniert doch. Sehr schön. Wenn ich jetzt noch in Pad komme, wo ich auch richtig reinschreiben kann, ich schreibe nämlich jetzt auf zwei Rechnern. Mit einem kann ich ins Pad, mit dem anderen komme ich in Mumble. Okay. Die Wahlen okay, habe ich. Ich sage dann einfach das und trage das gleich ein bisschen nach, ja? Ja, wie gesagt, Marisa hatte ja auch einiges eingetragen und Michael Bernd hat eine Wortmeldung. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass Jürgen da ist und hätte sonst auch Fragen beantworten können. Ich war ja vor Ort. Das, was Marisa schreibt, schreibe ich auf dem anderen Rechner. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, es gab im Prinzip ja in Chemnitz drei Gruppen. Ich nehme die Verwalter jetzt mal mit dazu. Verwalter und Schatzmeister. Gab es eine Gruppe von großen Kandidaten, so circa zwischen 25 und 30 Leute. Jetzt halt's bei mir, die vor Ort waren. Und dann haben wir von der Orga mit den drei Leuten und drei Leute Unterstützung aus Hessen, Bayern und aus Sachsen jeweils eine Person. Wir haben dann sehr viel Einzelgespräche geführt, um zu gucken, wie der Stand bei vielen Leuten ist, um eigentlich erstmal zu wissen, wie wir weiter vorgehen, was wir demnächst machen. Währenddessen haben die Kandidaten also ein sehr großes Programm abgespult, was die Kampagne betrifft, was die Vorstellungen, die von Elias kamen, die Vorstellungen, die von Pascal kamen, Pressegespräche. Pascal hat das Programm, was letztens gekauft wurde, den Ländern vorgestellt, hat vielen Leuten erklärt, wie damit gearbeitet werden kann. Bei der Kampagne wird aufgrund eines Claims, der am 7.5. veröffentlicht wird, noch etwas drumherum gebaut, damit man das jetzt nicht zerredet, soll auch gleich am 7. fünften ein bisschen mehr gemacht, einfach zu sagen, das ist der Satz. Das kann man auch auf der Webseite ein bisschen mehr sehen. Was dann natürlich die Orga war, war das Wahlkampfbudget. Das war auch nicht so einfach herbeizutragen, gerade wenn wir uns aus Personen von außen ein bisschen verlassen müssen, weil einfach von innen zum Beispiel Designer nicht mehr groß kommen. Und wir auch wirklich das professionell ein bisschen mit einer Sicht von außen machen wollen. Das heißt, wir haben uns irgendwann auf ein Budget von 150.000 Euro inklusive plus Mehrwertsteuer geeinigt, das wir erstmal dem Schatzmeisterclub vorgestellt hatten, haben dies mit, ich sage einfach mal, Zittern im Rücken gemacht. Aber man muss sagen, dass die Schatzmeister, die vor Ort waren, im Prinzip mit diesem Konzept, mit diesen Sachen, die vorgestellt wurden, ja, einverstanden waren, dass auch rüberkam, dass wirklich ist, dass Hilfe aus Bayern kam, dass Hilfe von Irmi kam, dass Hilfe von Lothar kam in den Diskussionen, dass es einfach mal machbar sein muss, sowas zu stemmen, damit begonnen werden kann. Möglichst gestern muss das Geld relativ schnell fließen. Da ist von Lothar auch schon an alle Schatzmeister, Landesschatzmeister was rumgegangen. Einen sehr großen Wert in der Orga haben wir auf die Unterschrift, Unterstützerunterschriften-Thematik gelegt. Wir haben also allen Leuten, gerade den Personen von außen, oft klar machen müssen erst, was Unterstützerunterschriften sind, wie die gesammelt werden müssen, was da ausgefüllt werden muss, wann der Termin ist. Das war also externen Leuten ist das absolut nicht klar. Musste da also wirklich denen eingetrichtert werden und denen gesagt werden auch, wenn diese Unterstützerunterschriften bis zum Tag X, wir haben immer den 3.7. genommen, als wirklichen Tag X nicht vorhanden sind, ist der Wahlkampf zu Ende. Und dann wird dieses Budget, was wir auf 150.000 Euro plus Mehrwertsteuer gemacht haben, natürlich auch nicht ausgeschöpft sein, weil da ist ein großer Wahlkampf bei, da sind Kampagnen bei, die aber so terminiert sind, dass die erst gestartet werden, wenn wirklich Unterschriften im Sack sind. Das bedeutet, dass ich jetzt hoffentlich, ich hoffe, das haben wirklich alle verstanden, dass sich alle, ich nenne sie Abteilungen der Piratenpartei, jetzt einigen, zusammenraufen und wirklich erstmal was für die Unterstützerunterschriften machen. Das fängt bei der Öffentlichkeitsarbeit an, geht über Social Media, geht über Presse, geht aber auch hin bis zur Strategie und Planung von Flyern, kleinen Kampagnen, Öffentlichkeitskampagnen, bis hin zur Pressearbeit, dass zum Beispiel Texte für Direktkandidaten ganz schnell jetzt entworfen werden. Einfach mal nicht Kompletttext, aber Textbausteine, die die zum Beispiel nutzen können, um bei ihrer Presse vor Ort, dazu zählen wir zum Beispiel auch diese Blättchen rundherum, die einfach eingereicht werden können, so dass wir suchen, eine gewisse Öffentlichkeit zum Sammeln von Unterstützerunterschriften zu schaffen. Das war also bei uns von der Orga Priorität 1. Das haben wir auch probiert, mit ganz vielen Leuten ganz klar und deutlich zu kommunizieren. Und ich will hoffen, dass es bei allen angekommen ist. Ja, jetzt habe ich erstmal ganz viel erzählt. Wenn Fragen sind, bitte loslegen. Ja, vorneweg erstmal, du hattest von Pascal und Elias gesprochen. Wer Pascal ist, müssten die meisten wissen. Bei Elias gehe ich davon aus, dass das nicht alle wissen. Das wäre ganz nett, wenn du das nochmal dazu sagen würdest. Und danach habe ich dann von Michael Berndt eine Wortmeldung. Ja, Pascal wissen, das ist unser Bundespressesprecher, der auch relativ neu ist. Und auch da mussten was mit Unterstützerunterschriften ein bisschen erzählt werden. Elias ist ein Campaigner, der die Piratenpartei in München entdeckt hat und die, ich sag einfach mal, die Idee der Piratenpartei sehr gut findet und sich auch erstmal ohne Kosten eingesetzt hat. Also von sich aus die Vorschläge erarbeitet hat, von sich aus schon Texte erstellt hat, von sich aus sich Claims und Slogan-Gedanken gemacht und diese auch erstmal alle vorgestellt hat. Ja, der aber auch ein Team noch, ich sag einfach mal, ein Team von Personen kennt, nenne ich das mal so, die auch bereit sind, für die Piratenpartei zu arbeiten und dies zu einem Bruchteil der Kosten, die wären, wenn wir wirklich eine Agentur beauftragen. Das kennt jeder, also so Tagessätze von 500 bis 700 Euro sind in der Agentur üblich und können auch noch höher gehen, wenn es wirklich bei Fotografen mit Studio und so weiter alles geht. Und da würden uns, also sind uns also Angebote gemacht worden, die da wirklich im Bereich liegen, wo wir sagen, das sollten wir jetzt nutzen, zumal die Sicht von außen den Piraten, glaube ich, doch etwas verstellt ist. Was muss man jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen, was auch die Wahlergebnisse der letzten Wahlen bei den Piraten gezeigt haben. Okay, vielen Dank. Michael. Ja, ich würde zum einen gerne kurz ergänzen zu Elias. Er hat uns ja viel vorgestellt und ich kann nur sagen, er hat uns wirklich sofort überzeugt und wir setzen auch sehr großes Vertrauen in das, was er macht und auch machen will. Also das ist, glaube ich, wirklich sehr gut. Und aus Kandidatensicht kann ich nur sagen, es waren jetzt ja aus fast allen Landesverbänden Spitzenkandidaten da. Es ist wirklich ein sehr geschlossenes Team, ein sehr motiviertes Team. Und wir haben auch eigentlich keine Diskussionen gehabt, sondern erstaunlicherweise waren es immer nur Abstimmungen. Also das macht wirklich Mut für diesen Wahlkampf. Jo, Dankeschön. Alex? Ja, möchte ich auch nochmal unterstützen, was meine beiden Vorredner gerade gesagt haben. Ich war ja auch bei diesem Treffen dabei. Mich hat es auch überzeugt und ich finde es gut. Und ich würde Elias da auch, also ich habe auch Vertrauen zu ihm, dass er das gut machen wird. Ich kenne das ja, Geschmack kann man sich drüber streiten. Ich habe damals auch Plakate entwickelt für eine Veranstaltung. Ich fand die gut, bis dann mal ein Fachmann darüber geschaut hat. Hat gesagt, dass meine Plakate scheiße sind. Und nachdem er mir erzählt hat, warum, habe ich das auch eingesehen, hat es dann überarbeitet. Also ich bin froh, dass wir diese Fachleute haben, die das machen, die uns unterstützen. Und ich von mir hat ja auch ein absolutes Go. Sehr schön. Vielen Dank. Gibt's weitere Fragen? Ja, dann springen wir noch einmal kurz zurück zum Wahlkampf NRW, weil Masch ist da und hat gute Nachrichten. Ja, das mit dem Mikrofon. Hi, guten Abend. Guten Abend. Du hast also schon gespinst. Ja, ich habe auf Twitter schon gespinst. Ach so. Ja, ich habe das jetzt alles unter Wahlkampf NRW schon mal geschrieben. Ich lese das jetzt gerne vor, obwohl ich noch gar nicht fertig bin. Dass wir Wahlkampf machen, wisst ihr alle. Den Radiospot habe ich mal verlinkt. Der ist fantastisch, der ist genial und kriegt auch richtig gutes Feedback. Fernsehspot natürlich genauso. Die Idee davon habt ihr wahrscheinlich alle irgendwie mitgekriegt, weil wir den ja zum Teil auf dem BPT produziert haben. Dann gab es einen Film zum Thema Sozialabbau anlässlich der Schließungsbegehrens eines Lehrschwimmbeckens, was ganz wichtig ist für blinde Schwimmenlernende in Soest. Da war die Monika Pieper längere Zeit dran, hat sich da auch zuletzt, die ist auch selber im LWL, hat da eine Funktion, hat sich da zuletzt auch sehr eingebracht und wir hatten die Idee, da einen Film zu machen, um für die Sitzung, die tatsächlich heute stattgefunden hat, nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit fürs Thema zu erzeugen. Das ist sehr gut gelungen. Der Film ist deutlich mehr als 100.000 Mal abgerufen worden, hat auch mediales Echo bekommen, also nicht nur in Soest, sondern auch in ein paar anderen überregionalen Zeitungen ist das Thema dann gebracht worden. Immer ein kleines bisschen mit dem Fokus auf den Film. Leider Gottes war das Ergebnis heute trotzdem ein negatives. SPD und CDU sind bei ihrem Vorhaben geblieben, dieses Ding zu schließen. Gut, müssen wir schauen. Ansonsten, es laufen mittlerweile jede Menge Podien, die von unseren Kandidaten, soweit ich das mitbekomme, auch alle wirklich gut besetzt werden. Also, wo wir ein gutes Coming-out haben. Das Wahlkampfmaterial ist mittlerweile vollständig ausgerollt, vollständig in dem Sinne, als dass alles das, was geliefert worden ist, verteilt ist. Ein paar Kleinigkeiten sind leider nicht geliefert worden, beziehungsweise sind dann doch nicht bestellt worden, weil der Abruf, der zahlenmäßige Abruf etwas weniger war als erhofft und die Stückpreise dadurch sehr hoch geworden wären. Aber das sind nur ein paar ganz wenige Kleinigkeiten. Die Stände sind bestückt mit gutem, mit geilem Material. Deshalb laufen die auch ziemlich zahlreich, die Infostände. Klar, wir sind ja jetzt kurz vor dem entscheidenden Tag und haben alle sehr gute Laune. Also das macht Spaß, das ist typisch für Piratenwahlkampf, macht Spaß. Wenn's gilt, sind wir da. Die Hafenpinte, also unsere Landesgeschäftsstelle, ist mittlerweile auch tagsüber besetzt. Da sitzt ein kleineres Team von von sehr motivierten Hilfs- und Freiwilligen. Da wird viel telefoniert, da wird Besuch empfangen, da werden Dinge gemacht. Das ist sicherlich auch sehr hilfreich. Ja, und das, was du wahrscheinlich angesprochen hast, Habemus Balken. Ne? Wir haben heute zum ersten Mal in einer Umfrage einen Balken, der erst mit 1% beziffert wurde, später mit 2%, begründet durch einen Rundungsfehler. Yay, ihr dürft alle jetzt mal lachen, klatschen, euch freuen, jubeln. Das war's. Ja, dankeschön. Über den Balken habe ich mich auch gefreut und habe ich mir das mal angeguckt. Habe festgestellt, dass die sonstigen konstant bei 3% geblieben sind. Eine Partei, die ich nicht nennen möchte, sogar noch ein bisschen mehr hat als das letzte Mal. Und dann habe ich mir überlegt, wo haben die eigentlich die Piraten in den letzten Umfragen versteckt? Das fand ich ausgesprochen interessant und ich werde momentan bezüglich Umfragen immer misstrauischer. Das jetzt mal nur so als mein kleinen Einwurf dazu. Ja, direkt dazu, Astrid. Der Lutz Martini hat dazu ja ein bisschen seine Erfahrungen geschrieben. Der ist nämlich in den letzten Wochen, soweit ich das weiß, zweimal von Umfrageinstituten angerufen und befragt worden. Und bei beiden war es so, dass tatsächlich eine, ich nenne es mal, kleine Auswahl an konkurrierenden Parteien abgefragt wurde bei der Frage, wen er denn wählen würde. Die Option, die keinen Parteinamen hatte, lautete ausschließlich, ich gehe nicht wählen. Da war weder Sonstiges und Piraten waren sowieso nicht am Start. Das hat er ein bisschen verblockpostet. Du musst da mal bitte auf die NRW-Seiten gehen. Da ist dazu der Blogpost. Ich kann auch gleich nochmal einen Link schicken. Du hast völlig recht, Astrid. Das ist eine komische Geschichte. Also wenn ich doch umfrage, also wenn ich ein Meinungsforschungsinstitut bin, dann aber doch die Antworten zumindest einschränke, ich will nicht sagen vorgebe, dann hat das mit Forschung wenig zu tun und Meinungsforschung ist dann eher Meinungsmache. Ja, ja, das ist so eine Multiple-Choice-Geschichte. Ist mir übrigens 2013 auch schon mal so gegangen. Ja, habt ihr Fragen an Masch? Das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir beim Piratenradio. Michael, bitte. Ja, aber ich glaube, Bastian hat das eingetragen. Ja, dann Bastian. Husch ans Mikro. Sonst lese ich's vor. Masch, mach dich mal stumm. Ja, Entschuldigung. Wir haben gar kein Mikro hier. Schönen guten Abend. Ja, doch, kann ich was zu sagen? Doch, da steht ein Saalmikro, aber das macht nicht so ganz. Ach, das habe ich jetzt wieder übersehen. Ja, ist doch wurscht, kannst doch auch hierhin erzählen. Ja, also wie gesagt, wir stehen hier bereit für Talkrunden. Man muss sich eigentlich nur was ausdenken. Ein paar Gäste müssen zusammenkommen, damit es sinnvoll ist. Und dann machen wir da eine Live-Show draus. Das geht recht einfach. Was wir auch tun könnten, wenn es tatsächlich Equipment vor Ort gibt, wir machen das auch videotechnisch, das heißt, wir können streamen und auch da Dinge tun. Die wichtigen Dinge, nämlich die Ressourcen, sind alle mal vorhanden und wer da Anfragen hat, kann sich an die dort beiden befindlichen Kontaktadressen, das ist einmal Twitter und einmal eine normale E-Mail-Adresse wenden und wir basteln noch so ein bisschen im Redaktionsteam, um aktiv tätig zu werden, aber wer jetzt schon eine Idee hat, ist gerne herzlich willkommen. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Auch das hört sich... Ja, nee, doch. Ich habe nur mein Mikro erst wieder finden müssen. Das ist das mit den verdeckten Fenstern. Da steht jetzt einfach machen. Einfach machen heißt, euch kurz kontakten mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf, mit einer Idee und dann wird es gemacht. Ganz so genau ist das gedacht. Ja, sehr geile Sache. Danke. Ja, das kam übrigens auch in Chemnitz so ein bisschen zur Sprache. Ne? Wir brauchen einen eigenen Fernsehsender, wir haben einen eigenen Fernsehsender. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen unterbricht, auch das tatsächlich Notwendige, wir haben Internet, wir haben die Ressourcen und können Dinge tun, selbst wenn andere Medien uns meiden. Wir müssen nur für die Verbreitung sorgen, das ist unsere Aufgabe. Kann man da auch Video einspielen? Also das heißt, vier Leute an vier Orten werden zusammengemischt? Das könnte man machen, ist aber sehr aufwendig, weil wir dann sehr große Übertragungsraten haben. Aber was ich kann mal zumindest drüber nachdenken, zwei Kanäle zu haben, die man zusammenmischt. Ja, das ist aber eine gute Idee. Ich denke mir mal bis zum Wochenende was aus. Danke. Okay, gut. Dann sind wir jetzt bei den jungen Piraten. Ist denn da jemand da und möchte was erzählen? Jo, dann gehen wir aber davon aus, dass die Dinge tun und wir sind bei den PolGEF-Berichten. Alex, leg mal los bezüglich Bund. Ja, ich berichte für den Bund. Wir haben die Arbeitssitzung gehabt, die Bundesvorstandssitzung, da habe ich daran teilgenommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt viele Sachen, die wir abarbeiten müssen. Es wird nicht weniger und wir kämpfen halt mit den Tücken der Technik, mit den Tücken der Finanzierung. Das heißt, wenn Sachen nicht finanziert werden, das ist nicht böse Absicht oder ähnliches, sondern wir müssen wirklich rechnen, mit spitzer Feder sozusagen. Und wir sind auch darauf angewiesen auf Landesverbände, die eben halt noch Geld haben, die eben unterstützen. Ich bin froh, dass das passiert. Ansonsten haben wir schon hier und da gestartet mit den Vorbereitungen zur nächsten Marina. Das läuft so langsam schon mal an, die erste Planung und die Vorbereitung für den BPT 17.2. So, da habe ich jetzt mal ein bisschen mitgeschrieben. Ne? Habt ihr Fragen an Alex? Dankeschön. Ich hätte mal eine kurze Ergänzung zu jungen Piraten, weil unsere junge Piratin war in Chemnitz auch dabei in der Kandidatenrunde. Das ganze Wochenende fand ich prima. Jo, das fand ich übrigens auch gut. Okay, dann sind wir bei Baden-Württemberg. Ist da jemand anwesend und möchte was erzählen? Baden-Württemberg tut Dinge. Bayern bereitet die Bayern-Marina vor und wir sitzen dann auch schon in den Startlöchern, was Wahlkampf und Unterschriftensammlung anbelangt. Das ist in meinem Kopf so mehr oder weniger eins. Ich mich da eigentlich immer erstmal durchwurschtel. Ansonsten ist bei uns jetzt auch nichts Großartiges zu vermelden. Fragen? Dann geht's weiter nach Berlin. FJ. Ja, hallo in die Runde. Also ich habe leider auch nicht so richtig viel zu berichten. Wir haben immerhin einen neuen Direktkandidaten aufgestellt, den Achim in Friedrichshain-Kreuzberg. Wir haben jetzt noch 3 Bezirke bei uns, die ausstehen mit Aufstellungsversammlungen. Da wird gerade quasi mit den Piraten vor Ort verhandelt, dass die das doch machen sollen. Man könnte jetzt bei uns sagen, wir machen es einfach sozusagen. Es könnte dann auch noch passieren. Immerhin Spandau ist noch eingetütet, aber es gibt noch so ein paar Reibereien, das überall flächendeckend klar zu machen. Und so geht es jetzt auch mit den Unterschriften langsam, sehr langsam los. Also, wir haben im Moment hier jetzt, ich sitze gerade in der Zentrale, noch keine 100 da. Also wir müssen uns jetzt koordinieren und richtig loslegen. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an FJ? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir in Brandenburg bei Thomas Langen. Ja, guten Abend. Ja, wir haben immer noch unseren nächsten Landesparteitag mit der LAVO-Wahl am 30. Mai in Oranienburg, wofür sich bis jetzt ein Kandidat als zweiter Vorsitzender kandidiert hat. Und wir suchen noch eine Versammlungsleitung. Da wäre ich sehr dankbar für jeden Hinweis, den ich aufnehmen könnte. Natürlich wären benachbarte Bundesländer das Wünschenswertste, aber wenn es nicht geht, dann müssen wir halt auch weiter zurückgreifen. Aber wir wollen ganz gerne eine externe Versammlungsleitung haben. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich irgendeinen Hinweis bekommen könnte. Dann haben wir unter Unterstützungsunterschriftensammelei, die auch bei uns läuft. Sie läuft aber zäh. Zurzeit haben wir so um die 264 Unterschriften. Das sind zumindest im Wiki drin gesammelt worden. Da sind es unter anderem in letzter Zeit auch beim Queenster in Potsdam und auch in Bad Belzig bei Veranstaltungen. Am besten läuft es noch, wenn die gesammelt werden im Zusammenhang mit den Volksinis, wir entscheiden mit, die auch Unterschriften sammeln. Wir haben eine aktive AG-Wahlkampf und in dieser AG-Wahlkampf werden wohl 5.000 bis 10.000 Euro als Umlage für den das oben genannte Budget für den Bundestagswahlkampf beantragt werden. Ja, so weit von uns. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit sind wir jetzt bei Bremen und Hamburg. Alex, du darfst wieder. Gut, berichte ich zuerst aus Bremen. Bremen hat am 30.04. Landesparteitag mit Vorstandswahlen und gleichzeitig machen die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl 2017. Wenn ich richtig informiert bin, deswegen habe ich es in Klammern gesetzt, haben sich die Kreisverbände Bremen-Stadt und Bremen-Nord aufgelöst. Angabe ohne Gewähr. zugunsten virtueller Kreisverbände, was sie auf dem letzten LPT letztes Jahr eben halt so eingerichtet haben. Allerdings meine ich, die virtuellen Kreisverbände haben sich noch nicht gegründet, wenn überhaupt. Wenn es verifiziert ist, werde ich es nochmal bestätigen, aber das ist der Stand der Dinge aus Bremen. Bremerhaven hatte am 22.04. Kreismitgliederversammlung und hat einen neuen Kreisvorstand gewählt und planen jetzt schon die Kreismitgliederversammlung 17.2. Und ja, wir bereiten uns auch den Bundestagswahlkampf vor und gehen dann direkt nach dem Bundestagswahlkampf schon in die Planung für die Kommunalwahlen 2019. Jo, dann erstmal vielen Dank für den Bericht aus Bremen. Hat dazu jemand Fragen? Das hört sich nicht so an, dann machen wir mit Hamburg weiter, bitte. Gut, aus Hamburg nochmal der Aufruf. Mobilisiert bitte für den 8.7.2017 G20-Demo in Hamburg. Die wollen eben halt Veranstaltungen, Vorträge, Aktionen nach Piratenart realisieren. Beginnt im Mai. Meldet euch bitte, macht Vorschläge, haltet Präsentationen, Kontakt über info@piratenpartei-hamburg.de. Der Thomas Michel hatte sich auf der Mailingliste gemeldet und hat gesagt, es gab bisher wenig Feedback. Er hat gesagt, wir haben es bekannt gegeben, werden das auch weiterhin tun hier im Folge F. Das war auch eine direkte Einladung. Weil es auch darum geht, eben Fragen zu beantworten zu dem Thema. Das heißt, wenn Fragen zu dieser Geschichte noch sein sollten zum G20-Gipfel in Hamburg, dann auch gerne über die Mailingliste. Dort werden die, so schnell es geht, von dem Thomas Michel beantwortet, hat er versprochen. Okay, gibt es dazu Fragen? Nee, aber die kurze Aussage, dass der Thomas vielleicht für die nächsten 3 Wochen aus NRW nicht ganz so viel Enthusiasmus für das Thema erwarten möge. Gebe ich mal so weit. Ich denke, Schleswig-Holstein wird das eh nicht aussehen. Ja, also kommuniziert ist es in NRW, aber ich denke, das sollten wir, sagen wir mal so zum 20. Mai, Ende Mai nochmal kommunizieren in NRW. Vielleicht wirkt es dann besser. Mache ich auf jeden Fall. Okay. So, Hessen ist entschuldigt. Dann hätte ich hier jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Da steht richtig was drin. Ist der Dennis da? Dann lese ich es vor. Also, Sonnabend, zweiter Versuch, eine stimmberechtigte AV zu organisieren. Der Ort wird noch geheim gehalten. Juristen prüfen gerade, ob die Einladung trotzdem fristgerecht ist. MECPOM hat gerade keine Mitgliederverwaltung. Dann haben sie erfolgreich am Ostermarsch in Wismar teilgenommen. Und wenn die Liste aufgestellt ist, kann das Sammeln der Unterstützerunterschriften anfangen. Ja, dazu gibt es jetzt keine Fragen, weil ist ja klar, Dennis ist nicht da. Damit wären wir bei Niedersachsen. Ist denn aus Niedersachsen jemand da, der gerne erzählen möchte? Ich weiß nicht, ob ihr es hören wollt. Na, selbstverständlich wollen wir es hören, Mensch. Erzähl. Na gut, ja, also wie jeder im Wiki sehen kann, hat sich an den Unterschriften nicht viel getan. Gerade mal so um die 200 haben wir zusammen. Hey, 10%. Nun ja, der Sammelrhythmus ist ja noch jung. 1. Mai, CSD, diverse Stadtfeste. Und außerdem haben wir mittlerweile 9 Direktkandidaten, die ja auch jeweils 2 Unterschriften für sich selber sammeln müssen. Und dann bei der Gelegenheit ja auch noch 200 Unterschriften für die Landesliste machen können. 2 weitere Aufstellungen stehen noch in dieser Woche an. Aber dann befürchte ich auch, sind wir durch mit dem Thema. Sprich also, auf mehr als 11 Direktkandidaten werden wir es nicht bringen. Ja, ich schätze den Enthusiasmus und den Optimismus von Nordrhein-Westfalen. Allerdings kommt das hier nicht so ganz gut an, dass die Gelegenheit, wenn man nun Unterschriften sammelt für G9, nicht auch gleich noch Unterschriften für die Landesliste sammelt. Und das höre ich aus verschiedenen Ecken, also das hat sich rumgesprochen. Vielleicht solltet ihr das noch überlegen. Gut, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, also Budget für die Bundestagswahl wird wohl eher klein ausfallen, weil wir haben ja nun mal dann anschließend gleich unsere Landtagswahl und da müssen wir nun mal mit den knappen Mitteln ein wenig aushalten. So viel Zeit zwischen den beiden Wahlen, die Kasse aufzufüllen, gibt es mal leider nicht. Im Rahmen dessen haben wir dann ja auch, wie es glaube ich schon beim letzten Mal gesagt wurde, am 6. und 7. Mai unsere Aufstellungsversammlung zur Landesliste-Landtagswahl. 18 in Nienburg, Verbindung mit einer Landesmitgliederversammlung. Und ja, mal sehen, ob ich euch danach noch zur Verfügung stehe. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Thomas? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir in Nordrhein-Westfalen. Manfred, gibt es noch was, was du so generell hinzufügen möchtest? Ja, das gibt's. Und Herr Thomas hat das ja gerade quasi angestoßen. Ich habe also von oben ein paar Sachen auch unten reinkopiert, für die, die vielleicht nur an der Stelle suchen. Ansonsten zu den Unterschriften, zu den Unterstützerunterschriftenlisten. Wir haben tatsächlich aktuell die Landesliste noch nicht eingereicht. Das soll übermorgen passieren. Ich hatte da Ende letzter Woche noch mal kurz im Vorstand drüber gesprochen. Wir hatten noch ein paar Dinge zu klären und der Dennis will das am Donnerstag wohl tun. In dem Moment, wo die Landesliste eingereicht ist, vielleicht nicht ganz vollständig, weil eventuell noch eine eine Zustimmungserklärung fehlt oder möglicherweise eine Wählbarkeitsbescheinigung, aber in dem Moment, wo die Liste eingereicht ist, werden uns seitens des Landeswahlleiters Unterstützer Unterschriften, Formulare zur Verfügung gestellt. Die werden wir dann auch gerne den anderen Landesverbänden bereitstellen, damit dort zumindest gesammelt werden kann. Wir in NRW haben uns nach längeren Diskussionen dazu entschieden, das war ja auch zwischenzeitlich schon immer in der Diskussion und der Thomas hat es ja gerade auch vom Hörensagen nochmal wiedergegeben, wir haben uns dazu entschieden, vor der Landtagswahl nicht zu sammeln. Ich bitte das, ich hätte das dahinter schreiben können, sollen, wollen. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe es dann aber gelassen, weil ich dachte, hey, wir sind Piraten. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir uns so entschieden haben. Das hat Gründe, das ist mit einer ganz deutlichen Mehrheit tatsächlich für gut befunden worden. Und jetzt machen wir das so. Ich selber gehörte zu der Abteilung, die gesammelt hätte. Aber such is life, das ist Mehrheit. Wir machen das jetzt so und ich bitte das jetzt tatsächlich einfach mal hinzunehmen und bitte nicht im wöchentlichen Rhythmus darauf hinweisen, nee, ihr macht das ja nicht. Ist ja zwar nur noch 3 Wochen, aber das ist jetzt so. Danke. Okay, vielen Dank erstmal dafür. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Würdet ihr denn für die Leute, die sowieso in Touristengebieten sind und sowieso Unterschriften sammeln, euer Unterstützerunterschriftenformular zur Verfügung stellen, dass die dann eventuellen Infostandbesuchern aus Nordrhein-Westfalen dann das Formular unter die Nase halten können und sagen können, hier unterschreib mal. Danke, Astrid, dass du die Frage nochmal so präzise und deutlich stellst. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich genau das eben ausgedrückt habe. Augenscheinlich war das nicht präzise genug. Also deshalb noch einmal. Die Unterstützerunterschriftenformulare, so wie sie denn haben, ich hoffe, dass wir sie Anfang nächster Woche haben, stellen wir den anderen Landesverbänden und damit natürlich Infostand Menschen in Dresden, in Hamburg, in München, Gott weiß wo, gerne zur Verfügung, klar. Okay, danke schön. Du, das kann auch daran liegen, dass ich furchtbar müde bin und ein bisschen unaufmerksam. Es tut mir sehr leid. Hat sonst noch jemand Fragen? Ja, ich würde das gerne nochmal ganz kurz aufgreifen. Also ich finde es ja eine Selbstverständlichkeit, dass wir, wenn wir Unterschriften in einem Landesverband sammeln, in unserem Ordner auch die Unterstützerunterschriftenformulare der anderen Landesverbände haben. Die Formulare können wir downloaden und wie gesagt, aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Auch in Berlin sollten die Formulare der anderen Landesverbände vorliegen. Ich meine, ich lebe ja selbst in der Touristenregion und wir kriegen sehr viel Besuch aus NRW. Über den Preismarsch unterhalten wir uns dann noch für die Unterstützerunterschriften, aber natürlich sammle ich mit. Also es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir uns da vollständig ausrüsten, wenn wir unterwegs sind. Ja, danke Michael. Du sagtest, die liegen vor, die kann man downloaden, kann man leider in NRW eben nicht, weil die Liste ja noch nicht eingereicht ist. Und unterstützt werden kann natürlich nur die konkrete Liste. Ja, ist natürlich klar, aber ihr habt ja euer Formular dann auch und dann kommt das auch in dieses Sammeldokument, wo die anderen auch schon zum Download bereitstellen und irgendwann ist das vollständig. Und dann muss sich damit jeder ausrüsten. Ja, genau so. Okay, Gut, dann gehe ich jetzt mal weiter ins Saarland. Ist der Thorsten da? Dann nehmen wir mal an, dass er Dinge tut. Bei Sachsen, ist aus Sachsen jemand da? Auch nicht. Ja. Doch. Nein, du hast aber... Ich habe Rheinland-Pfalz übersehen, ja. Das liegt an diesem Lila, Jürgen. Das ist ein ganz schlimmes Lila. Okay, Jürgen, erzähl. Ich schreibe nicht auch selber. Also bitte mal ganz kurz ins Mumble-Chat gucken, warum bei mir so eine komische DNS-Fehler kommt. Wer mir da helfen kann, wäre ich sehr glücklich. So, weiter zu Rheinland-Pfalz. Teilnahmekandidaten bzw. Orga-Treffen in Chemnitz waren wir recht gut vertreten. Wir haben den Landesparteitag am 13.05. in Koblenz mit Vorstandswahlen. Wir probieren, den jetzt selbst hinzubekommen. Wahlleitung, Versammlungsleitung muss ich aber noch herausstellen, sonst kommt ganz schnell ein Hilferuf. Dann haben wir zu dem Antrag des Bundeswahlkampfbudget werden wir in Höhe von 20.000 Euro wahrscheinlich bereitstellen. Identisches Jürgen, du bist weg. Hört ihr den noch? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.